Die Frau Liu Fachsil, die in der Hausgemeinschaft 19 Gemeinde Songso, Stadt Sinosu, Bezirk Nordpyongan wohnt, beging ihren 100. Geburtstag. Genosse Kim Jong schenkte ihr eine Geburtstagstafel.